So, herzlich willkommen zurück zur Chaosbude. Nach langer Abwesenheit versuche ich jetzt doch nochmal einen Cast aufzunehmen. Bin diesmal wieder mal ganz alleine, aber ich wollte nochmal wieder was zum Humble Bundle sagen. Ist ja viel passiert in der letzten Zeit und deswegen wollte ich einfach mal ein paar Sachen darüber erzählen. Es ist zum Beispiel der Humble Store erschienen. Der Humble Store ist auf der Seite sowas ähnliches wie Steam oder... Naja, da werden halt die Spiele verkauft. Die Sache ist halt, dass ich viele Kommentare gelesen habe, die sich darüber beschwert haben, dass das Humble Bundle jetzt irgendwie Kommerz wird, dass die jetzt verkaufen wollen, nur dies und das. Aber eigentlich hat sich großartig nicht viel verändert, außer dass die halt die Spiele jetzt direkt auf ihrer Webseite anbieten, weil das Humble Bundle hat auch vorher schon die ganzen Spiele verkauft, oder besser gesagt, die Abwicklung des Verkaufs übernommen, weil viele Seiten oder viele Indie-Hersteller haben bereits schon das Humble Bundle Verkaufsinterface, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, dieses so ein Teil auf ihrer Seite gehabt, womit man das dann kaufen konnte, was dann halt auch über das Humble Bundle abgewickelt wurde. Deswegen, eigentlich finde ich es eine gute Sache, weil es ist auch quasi dann auch irgendwie Werbung für die Entwickler, so dass sie nicht, auch wenn sie noch etwas unbekannt sind oder so, von vielen Leuten gesehen werden, weil das Humble Bundle kennen ja nun mal viel, viel mehr Leute als irgendwelche kleinen Indie-Entwickler. So. Was noch neu dazugekommen ist, da beim Humble Bundle wurden die Key-Vergabe, also die Steam-Key-Vergabe verändert. Vorher hat man ja einfach Steam-Keys für jedes Spiel oder für Spielpakete bekommen. Diese gibt es ab jetzt oder seit dem letzten Humble Bundle nicht mehr. Das wurde geändert, man kann immer noch Spiele verschenken, aber man bekommt jetzt einen Link, den man verteilen muss und somit verschwindet das Spiel komplett aus der eigenen Library. Das heißt, man verschickt diesen Link, derjenige registriert sich darauf, er bekommt das Spiel, er bekommt natürlich aber auch die Linux-Variante und die Download-Variante, die steht einem dann nicht mehr zur Verfügung. Warum hat das Humble Bundle das gemacht? Also so ein richtiges Statement habe ich darüber nicht gelesen, aber ich denke, das hat damit was zu tun, dass das verhindert werden sollte, dass die Spiele, also die Keys, über andere Wege verkauft werden. Heißt, sich große Keystores, große Mengen an den Schlüsseln kaufen und die dann für Normalpreis oder unter dem Normalpreis zu verkaufen. Heißt, andere Leute dran Gewinn zu machen. Und das, denke ich mal, ist ja auch nicht im Sinne. Ja, und jetzt kommen wir mal zu dem neuen Humble Bundle. Also gestern ist das neue Humble Bundle mal wieder rausgekommen. Im Augenblick erscheinen die Bundles ja wirklich, ist das eine zu Ende, erscheint das nächste. Naja, ob das jetzt gut ist oder schlecht, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall ist diesmal eigentlich ein gar nicht so schlechtes Humble Bundle rausgekommen. Sind hauptsächlich Koop-Spiele. Also eigentlich hatte ich schon alle Spiele. Ich habe es mir natürlich trotzdem geholt. Werde wahrscheinlich die meisten davon mal wieder verschenken. Fangen wir doch einfach mal mit den Spielen an, die man für $1 oder 76 Cent, glaube ich, sind es umgerechnet, bekommt. Das erste Spiel, was in der Liste ist, ist Natural Selection. Das ist schon ein etwas älteres Spiel, wo man zwei Fraktionen spielen kann. Einmal so Aliens, die so auf dem Boden sind, relativ schnell, aber auch schnell zu töten. Also ähnlich wie bei Alien vs. Predator das Alien. Also man ist schnell, aber auch schnell tot. Die andere Rasse sind Marines. Die Marines sind quasi das Gegenteil. Sie halten ein bisschen mehr aus, haben Waffen, die Aliens können nur beißen. Stimmt auch nicht. Die Aliens können sich auch weiterentwickeln. Da gibt es verschiedene Entwicklungsstufen, wo die dann stärker werden, größere Aliens und so weiter. Naja, die Marines sind dann eben bewaffnet, halt mit Pistolen, Schrotflinten, je nachdem. Und die beiden Fraktionen kämpfen dann quasi gegeneinander und müssen dann so die Standardaktionen ausführen, wie eine Art Capture the Flag, wo man irgendwelche entweder was beschützen muss, was dann die Aliens zerstören müssen, oder so. Also ich habe es jetzt auch nicht so super lange gespielt. Ich habe es schon mal öfter mal gespielt und probiert. Macht auch Spaß. Und da bei mir das kaum jemand hat, lohnt sich das für mich nicht. Also das Spiel lohnt sich halt wirklich nur mit Freunden. Das zweite Spiel ist Sanctum 2. Sanctum 2 ist ein First-Person-Tower-Defense. Also es ist natürlich der zweite Teil vom First-Person-Tower-Defense. Ich habe den ersten Teil viel gespielt, den zweiten jetzt auch schon eine ganze Menge gespielt, so 6-8 Stunden. Was die Unterschiede sind? Also die Unterschiede sind vom ersten zum zweiten sind, dass es jetzt eine Art Klassensystem, naja, Level-System gibt. Es gibt verschiedene Klassen, es gibt drei verschiedene Klassen, glaube ich. Und ein Level-System. In dem Level-System werden dann, je nachdem, welches Level man ist, neue Tower freigeschaltet, neue Waffen freigeschaltet und Bonis. Bonis, so, wenn man auf einen Gegner raufspringt, macht man Schaden oder der kritische Schaden wird deaktiviert, dadurch macht man aber 45% mehr Schaden und so weiter. Was macht man im ganzen Spiel? Man läuft mit seiner Figur also erstmal rum, platziert nicht direkt Tower, man erst platziert man Plattformen, man formt quasi einen Weg, wo die Aliens raus langlaufen können, bevor sie zum Kern kommen. Und auf diesen Plattformen platziert man dann Türme, mit denen man dann halt irgendwie den Aliens schaden will. Dann startet man die Runde und versucht selbst noch mit seiner eigenen Waffe so viel wie möglich Schaden anzurichten. Naja, hört sich simpel an, wird aber von Level zu Level schwieriger und bei manchen Leveln ist es auch sinnvoller, zu zweit oder zu dritt oder zu viert zu sein. Also ich habe die meiste Zeit zu zweit gespielt und da hat es eigentlich relativ viel Spaß gemacht, weil man sich gut absprechen kann. Und man ist auch nicht so gehetzt. Man kann in Ruhe die Tower platzieren und dann kann man sich auf die nächste Welle vorbereiten. Macht eigentlich ziemlich viel Spaß. So, das dritte Spiel des neuen Bundles ist Magicka plus DLCs. Welche DLCs jetzt genau dabei sind, kann ich jetzt hier gerade... Ach so, Dungeons and Demons und Vietnam. Das sind, was ist Magicka? Magicka ist ein kleines, ist ein Zauberspiel. Man ist ein kleiner Zauberer, der eine Sprache spricht, die man nicht versteht. Auch wieder ein hauptsächlich Koop-Spiel, weil man, wie soll ich das beschreiben? Man hat 8 Zauber. 8 verschiedene Zauber. Da gibt es einen Lebenszauber, da gibt es einen Wind, Wasser, Feuer, Stein und so weiter. Diese Zauber funktionieren weniger gut alleine. Diese Zauber muss man kombinieren. Die tut man durch die Tastatur, also man bewegt sich mit der Maus und mit der Tastatur muss man diese Zauber nebenbei kombinieren, um dadurch stärkere Zauber hervorzurufen. Das Ganze gestaltet sich manchmal in der Hektik relativ schwierig. Und dazu kommt dann halt noch, dass man, wenn man das mit Freunden zusammenspielt, was natürlich wieder mal den meisten Spaß bringt, dass man dann oft auch den eigenen Komparen trifft, zerstört, lähmt, in Flammen setzt oder so. Das ganze Spiel ist sehr auf witzig gemacht. Also es ist wirklich sehr witzig, aber am meisten... Am lustigsten wird, wenn man mit Freunden zusammenspielt und sich dann dabei totlacht und man den anderen mal wieder getroffen hat und der in einer großen Blutlache endet. Naja, auf jeden Fall, das ist eines der großen Spiele, die sich auf jeden Fall lohnen, weil Magicka sollte irgendwie jeder mal gespielt haben. So, diesmal gibt es natürlich auch wieder 3 Spiele, die man erst ab einem gewissen Betrag freigeschaltet bekommt. Das sind im Augenblick $4.11. Ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall, weil die Spiele alleine kosten auf jeden Fall jedes Spiel alleine mehr. Das erste Spiel aus dieser Reihe ist Orcs Must Die 2. Orcs Must Die 2 ist quasi ähnlich wie Sanctum, nur in einem anderen Setting angelegt. Also Sanctum ist ja mehr so Cyberspace zukunftsmäßig, wo Aliens rauskommen und bei Orcs Must Die ist auch ein Tower Defense, First Person Tower Defense Spiel, in dem man quasi das gleiche macht wie Sanctum. Man baut seine, naja, nicht ganz. Bei Orcs Must Die tut man quasi nur Tower aufstellen oder Fallen aufstellen, die von der Seite reinkommen, wo Löcher im Boden entstehen, wo Flammen geschossen werden und so weiter. Und es kommen dann eine riesige Horde Aliens, bin auch bekloppt, Orks, wie der Name schon sagt, auf einen zugelaufen, die man dann mittels den Tower und wenn möglich auch noch mit der eigenen Figur beseitigen, vernichten sollte. So. Das zweite Spiel aus dem Vollpreissegment, sage ich jetzt mal, ist Garry's Mod. Garry's Mod sollte aber eigentlich jeder kennen. Ich weiß nicht, ob ich das da jetzt groß noch erklären muss. Naja. Garry's Mod ist eigentlich eine Art Sandkasten. Also es ist nicht wirklich mehr ein Spiel, sondern man kann alles, was die Half-Life, heißt es Half-Life Engine? Source Engine. Die Source Engine so mit sich bringt. Also viele Sachen zusammenbauen, eigene Geschichten kann man darin auch erstellen, aber das, ich finde, das gestaltet sich schwierig. Also ich habe noch nie irgendwie richtig hingekriegt, damit eine Geschichte oder was Brauchbares zu erstellen. Man kann ein bisschen rumspielen, man kann ein bisschen ausprobieren, ist kurzweilig ganz lustig, aber ich glaube, auf Dauer macht das keinen Spaß. Also mir macht es nicht unbedingt viel Spaß, anderen Leuten kann es ja anders gehen. So, das dritte Spiel ist Serious Sam 3 BFE. Das Spiel ist das einzige Spiel aus dem Bundle, was ich noch nicht hatte. Serious Sam ist schon immer ein Action-Shooter gewesen, keine Ahnung. Also es kommen massenhaft Gegner auf einen zugerannt, die einen dann versuchen zu vernichten, die einen dann jagen und man, die einzige Aufgabe, die man hat, ist einfach alles zu töten, was auf einen zukommt. Alles vernichten, nichts übrig lassen. Relativ stupide, eigentlich auch nicht so unbedingt mein Spiel. Aber naja. Sorry. Bin ein bisschen krank. Naja. Was soll ich noch groß erzählen? Das waren jetzt die 6 Spiele. Für 4,11 Dollar, was so umgerechnet vielleicht 3,50 Euro, 3 Euro sein dürften. Das ist eine riesen Auswahl von Koop-Spielen, die unheimlich viel Spaß machen, glaube ich. Also, die meisten davon machen auf jeden Fall viel Spaß. Und ich denke, da bei dem Preis könnte man sich auch überlegen, wenn man mit Freunden zusammenspielen, die vielleicht nicht immer Spiele kaufen oder sonst was, 1-2 Bundles mehr zu kaufen und diese einfach zu verschenken. Ist ja jetzt Weihnachten, Nikolaus, keine Ahnung. Und somit hat man unter seinen Freunden vielleicht auch wieder ein Spiel, was man zusammenspielen kann, was man mal zwischendurch, wenn man gerade irgendwie nicht die Full-Price-Titel spielen will, zwischendurch spielen kann. Naja, okay. So, jetzt zu guter Letzt. Wenn ihr Anregungen, Kritik oder Hilfe, Fragen oder sonst was an mich habt, schreibt mir doch eine E-Mail, hinterlasst mir einen Kommentar. Einen Kommentar auf dem Blog chaosbude.com. Oder eine E-Mail an die E-Mail-Adresse podcast@chaosbude.com. Viel Spaß noch. Man hört sich hoffentlich ein bisschen früher als die letzten Male, wa? Ciao.